Er war gestern unzurechnungsfähig, sagte Rasumichin nachdenklich. Wenn Sie erst wüssten, was er gestern in einem Restaurant angerichtet hat, wenn es auch klug war. Von einem Verstorbenen und von einem Mädchen sprach er gestern auch zu mir, als ich ihn nach Hause begleitete. Aber ich habe kein Wort verstanden. Übrigens war auch ich gestern. Mama, am besten ist es, wir gehen zu ihm. Und dort, ich versichere Sie, werden wir sofort sehen, was zu tun ist. Und außerdem ist es Zeit. Herrgott, es ist schon nach 10 Uhr, rief sie aus, indem sie einen Blick auf ihre kostbare, mit Emaille verzierte goldene Uhr warf, die an einer sehr feinen venezianischen Kette hing und mit der übrigen Kleidung gar nicht übereinstimmte. Ein Geschenk des Bräutigams, dachte Rasumichin. »Ach ja, es ist Zeit, Dunetschka, es ist Zeit«, regte sich Pulcheria Alexandrowna auf. »Er wird denken, dass wir ihm noch von gestern her böse sind, weil wir so lange nicht kommen. Ach, mein Gott!« Indem sie das sagte, warf sie eilig ihre Mantille um und setzte den Hut auf. Auch Dunetschka zog sich an. Ihre Handschuhe waren nicht bloß abgetragen, sondern sogar durchgewetzt, wie Rasumichin bemerkte, indessen verlieh diese augenscheinliche Armut der Kleidung den Damen eine Art Würde, was immer bei denen der Fall ist, die ein ärmliches Kleid zu tragen verstehen. Rasumichin blickte voll Ehrfurcht Dunetschka an und war stolz, dass er sie begleiten durfte. »Mein Gott«, rief Pulcheria Alexandrowna aus, »hätte ich je gedacht, dass ich ein Wiedersehen mit meinem Sohn, mit meinem lieben, lieben Rodja fürchten werde, wie ich es jetzt tue. Ich fürchte mich, Dmitri Prokofjitsch«, gestand sie ihm und blickte ihn schüchtern an. »Fürchten Sie sich nicht, Mama«, sagte Dunja und küsste sie. »Glauben Sie an ihn. Ich tue es.« »Ach, mein Gott, ich glaube ja auch. Ich habe aber die ganze Nacht nicht schlafen können«, entschuldigte sich die arme Frau. Sie traten auf die Straße hinaus. »Weißt du, Dunetschka, als ich erst gegen Morgen ein wenig einschlief, träumte ich plötzlich von der verstorbenen Marfa Petrovna. Sie war ganz in Weiß. Sie kam auf mich zu, nahm mich an der Hand, schüttelte den Kopf über mich und so streng sah sie mich an, als ob sie mich verdamme. Ist das auch ein gutes Zeichen? Ach, mein Gott, Dmitri Prokofjitsch, Sie wissen es wohl noch nicht. Marfa Petrovna ist doch gestorben.« »Nein, ich wusste es nicht. Was für eine Marfa Petrovna?« »Nachher, Mama«, mischte sich Dunja ein. »Er weiß ja noch gar nicht, wer Marfa Petrovna war.« »Ach, Sie wissen es nicht? Und ich dachte, Sie wissen schon alles. Entschuldigen Sie mich, Dmitri Prokofjitsch, ich verliere in diesen Tagen noch völlig den Verstand. Ich sehe Sie wirklich als unsere Vorsehung an, und darum war ich auch so überzeugt, dass Sie alles schon wüssten. Ich betrachte Sie wie einen Verwandten. Seien Sie mir nicht böse, dass ich so spreche. Ach, mein Gott, was ist mit Ihrer rechten Hand? Haben Sie sich verletzt?« »Ja, ich habe Sie ein wenig verletzt«, murmelte der beglückte Rasumichin verwirrt.